Paulus, ein Diener Jesu Christi und berufener Apostel, wurde dazu ausgewählt, das Evangelium Gottes zu verkünden. Diese Botschaft hatte Gott bereits zuvor durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt. Sie handelt von seinem Sohn, der seiner menschlichen Herkunft nach ein Nachkomme Davids ist. Durch die Auferstehung von den Toten wurde er gemäß dem Geist der Heiligkeit machtvoll als Sohn Gottes eingesetzt, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Durch ihn haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen, um unter allen Völkern Gehorsam aus Glauben zu bewirken und seinen Namen zu ehren. Zu diesen Völkern gehört auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen worden seid. Ich schreibe an alle in Rom, die von Gott geliebt und als Heilige berufen sind, Gnade und Friede seien mit euch von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, da euer Glaube in der ganzen Welt bekannt geworden ist. Gott, dem ich mit ganzer Hingabe durch die Verkündigung des Evangeliums seines Sohnes diene, ist mein Zeuge, wie beständig ich an euch denke. In meinen Gebeten bitte ich stets darum, dass es mir nach Gottes Willen endlich gelingen möge, zu euch zu kommen. Denn ich sehne mich danach, euch zu sehen, um euch eine geistliche Gabe zu vermitteln, damit ihr in eurem Glauben gefestigt werdet. Damit meine ich, dass wir uns bei meinem Besuch durch unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigen und stärken können. Ich möchte euch nicht vorenthalten, Brüder, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, euch zu besuchen, jedoch bisher immer daran gehindert wurde. Ich stehe in der Schuld gegenüber allen Menschen, sowohl gegenüber den Gebildeten als auch den Ungebildeten, den Griechen wie den Nichtgriechen. Aus diesem Grund bin ich bereit und entschlossen, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, da es Gottes Kraft zur Rettung für jeden ist, der glaubt, zuerst für den Juden und ebenso für den Griechen. Darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, die aus Glauben kommt und zum Glauben führt, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen offenbart, welche die Wahrheit durch ihr unrechtes Handeln unterdrücken. Was man über Gott wissen kann, ist ihnen jedoch bekannt, da Gott es ihnen selbst offenbart hat. Seit der Erschaffung der Welt sind seine unsichtbaren Eigenschaften, wie seine ewige Macht und sein göttliches Wesen, in seinen Werken durch das Nachdenken wahrnehmbar. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern verfielen in ihren Gedanken der Nichtigkeit, wodurch ihr unverständiges Herz verfinsterte. Während sie sich für weise hielten, wurden sie in Wirklichkeit zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die sterblichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen Tieren oder Kriechtieren glichen. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen und der Unreinheit überlassen, so dass sie ihre eigenen Körper gegenseitig entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge und verehrten das Geschöpf anstatt des Schöpfers, der in Ewigkeit gepriesen sei. Aus diesem Grund überließ Gott sie schändlichen Leidenschaften, wobei Frauen den natürlichen Verkehr gegen einen unnatürlichen vertauschten. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Umgang mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander, indem sie schamlose Taten begingen und die Konsequenzen ihres Irrwegs trugen. Da sie es nicht für wert hielten, Gott anzuerkennen, überließ Gott sie ihrem untauglichen Denken, so dass sie taten, was unzulässig ist. Sie sind erfüllt von jeder Art von Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht und Schlechtigkeit, voll von Neid, Mordlust, Streit, List und Tücke. Sie treten als Verleumder, Gottesverächter, Hochmütige und Prahler auf, die Böses ersinnen und ihren Eltern den Gehorsam verweigern. Sie handeln ohne Einsicht, halten keine Verträge, zeigen keine Liebe und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie Gottes Rechtsordnung kennen, nach der die Urheber solcher Taten den Tod verdienen, tun sie diese nicht nur selbst, sondern stimmen auch jenen zu, die ebenso handeln.